Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 7 Minuten unter uns und dann kommt das Fernsehen dazu und dann werde ich die Fernsehzuschauer auch noch begrüßen. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, die übliche Telefonnummer 0800 5678 111. Wir haben heute wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag eine freie, eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt euch also melden bei mir zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt und mit mir gerne reden wollt. Ja. Erster Anrufer, Thomas, 26. Hallo? Hallo? Hier ist ja, der Mike. Mike! Ich lese hier Thomas. Na gut, dann bist du Mike. Wer, um was geht es? Hallo? Hallo? Es fängt schon wieder gut an. Dann haben wir jetzt Messbar. Und Messbar ist 23 Jahre alt. Hallo. Hi. Hi, Messbar. Hi, ich wollte eigentlich erst in 7 Minuten drankommen. Du hast... nur gut, aber wir reden jetzt miteinander. Ja. Das Thema wegen mir, ne? Mhm. Also, und zwar, ich komme irgendwie gar nicht mehr zurecht mit mir selbst. Weißt du, was ganz schön wäre, Messbar, wenn du einfach mal dein Radio da hinten, da ist irgendein anderes Programm oder Fernsehen, mal runterschalten. Schalte es aus. Hörst du mich besser? Ja, ich höre aber Musik im Hintergrund. Stört es dich? Ja, stört mich. Oh Gott. Dann kann ich mich gar nicht gut konzentrieren auf das. Okay, dann muss ich mal gerade Licht machen, weil... Ah, was ist das? Telefonierst du im Dunkeln? Kann man so sagen. Mhm. Okay, jetzt besser. Wegen meiner Sexualität komme ich halt nicht mehr zurecht. Ich bekomme schon langsam Panik. Ich bin transsexuell. Ja. Und was Beziehung angeht, ist es super, super schwer, einen festen Partner zu finden. Moment, du bist transsexuell. Jetzt, ja. Die Stimme klingt sehr weiblich. Ja, das ist auch... lass mich interpretieren. Die Stimme klingt sehr weiblich. Mhm. Das heißt, du hast einen männlichen Körper? Ich habe ein männliches Geschlechtsteil. Gut, ein männliches Geschlechtsteil. Ja. Mhm, ja. Und das kann man auch nicht so in dem Sinne sagen, transsexuell. Man kann also mehr oder weniger eine zweite Variante eines Twitter-Wesens. Ich habe mir auch keine Brüste machen lassen oder wie auch immer. Ich habe halt Brüste und die sind halt in der Pubertät gekommen. Von Natur aus? Von Natur aus, ja. Aber du hast ein männliches Geschlechtsteil. Genau. Du hast kein weibliches Geschlechtsteil. Nee, habe ich nicht. Diese Stimme haut mich wirklich völlig um. Das ist, na gut, das werde ich dir nicht zum ersten Mal jetzt sagen. Ja, okay, auch wenn du mich sehen würdest du das auch nie denken oder so. Ich bin halt sehr exotisch, bin halt mehr so ein dunkler Typ halt. Ja. Ich bin Mulattin. Ja. Und wie gesagt, ich bin 23 und es ist halt super, super schwer, einen festen Partner zu finden. Mhm. Weil die meisten wollen auf gut Deutsch gesagt nur das eine. Und ich komme halt irgendwie gar überhaupt nicht mehr damit zurecht. Ich will auch irgendwann mal im späteren Leben mich auch mal operieren lassen. Mhm. Und dann brauchen wir die sämtlichen psychiatrischen Gutachten und etc. Und ich finde aber nicht selber richtig zu mir. Ich denke mir irgendwo, ich will dieses weibliche Geschlechtsteil haben. Mhm. Aber ich habe mir dann irgendwie gedacht, ich habe nicht richtig gefunden zu mir, wie gesagt, weil wenn ich den festen Partner finden würde, ich denke jetzt richtig schon weit voraus, mhm, ja, dann würde ich das eigentlich auch nicht tun, weil es ist super, super schwer. Ich meine, ich bin aus Frankfurt, das ist halt nicht einfach so. Ich bin auch nicht gerne in der Szene. Moment, eins am anderen. Das ist mir alles zu viel im Moment. Okay. Eigentlich, wenn man sich, ich versuche mich dir gerade vorzustellen. Ja. Stell dir vor, mir dich vorzustellen. Daisy D und Sabrina Zettler. Na wunderbar, genau. Dann weißt du schon mal, wie ich aussehe. Ja, genau. Dann höre ich deine Stimme, dann höre ich, was du über deinen Körper auch erzählst. Ja. Liegt es denn da nicht wirklich ganz nahe, diesen chirurgischen Eingriff zu wirklich sehr schnell zu forcieren? Ja, das ich würde es sofort machen. Ich würde es irgendwie sofort machen, aber ich sehe das nicht ein, dass ich irgendwie dafür Geld bezahlen muss. Das ist ja keine Modeerscheinung bei mir. Mhm. Das ist ja ein seelisches Problem. Nun weiß ich nicht genau, aber soweit ich informiert bin oder mich zu erinnern gedenke, ist, dass Transsexuelle auch von den Kassen natürlich unterstützt werden bei den Operationen. Ja, ist ja auch so, aber das ist gar nicht so einfach, das mit zu finden. Ich wurde schon mal abgewiesen von einer Ärztin, die war sich selber transsexuell angeblich gewesen oder ist sie auch. Und da habe ich sie halt darauf angesprochen, wie das ist. Und da hat sie alles abgestritten und seit diesen Tagen an wollte sie mich nicht mehr behandeln. Ja gut, dann hättest du die Ärztin einfach wechseln müssen. Ja klar, die sich richtig gut auskennen. Hast du dich denn richtig gut informiert bislang? Ihr habt es auch schon. Mhm. Es gibt so viele Nebenwirkungen oder was auch immer, was da wachsen kann oder wie auch immer. Weil für mich ist es auch sehr wichtig, dass man auch beim Sex den Orgasmus bekommt. Mhm. Also doch nicht so ganz klar. Gerade hast du gesagt, ja, ich würde es machen, wenn es nicht so teuer wäre. Ja, also aber du hast auch inhaltliche Bedenken, oder wie? Ja, genau, weil ich will ja auch glücklich sein, damit ich will auch keine Komplikationen haben. Und ich habe auch erfahren, dass man sein Leben lang Hormone und Tabletten schlucken muss und so weiter. Mhm. Die schluckst du im Moment nicht? Nee, ich schluck gar nichts. Mhm. Ja. Natürlich ist das in gewisser Weise, trägst du ein Risiko. Und ein Risiko musst du bereit sein zu tragen, wenn du eine solche Operation an dir vollziehen lässt. Einerseits, ne? Andere? Ja, ich muss ja auch damit leben, weil ich bin halt auch Moslem, ich bin ja nicht Praktizierende. Und wenn das meine Mutter oder wer auch immer mitkriegen würde, dann die würde sich selber umbringen. Und es ist halt sehr streng religiös bei uns. Es sind so viele Sachen, die noch einen davon abhalten. Moment, was sagt denn deine Familie, deine Mutter jetzt zu dem jetzigen Zustand? Du siehst völlig feminin aus. Ich finde es total schlimm. Sie finde es total schlimm. Mhm. Und meine Antikste ist meine Schwester, die total hinter mir steht. Das ist die Antikste, die immer total auf mich zählt. Ich zähle auf sie. Was? Das ist ja super. Ich habe total viele Geschwister auch, aber sie ist die Antikste. Ich bin die Schande der Familie, heißt das, ja. Was machst du beruflich? Ich mache Make-up und Styling. Ja, also ein ganz passender Job. Ja, demnächst auch fürs Radio. Die wollen immer nur das eine, sagst du, die Männer, die du kennenlernst. Ja, genau. Ich habe auch keine schwulen Männer oder wie auch immer, das sind alles heterosexuelle Männer. Die, und dann sage ich, dass das Sache ist und die meisten glauben mir das nicht. Was, du hast ein Ding zwischen den Beinen, das glaube ich dir nicht. Und die glauben es ja halt nicht, ja. Und dann, ich sage auch nicht, hey, du kannst mal zulangen oder so, ja, sowas mache ich auch nicht. Hast du denn schon mal eine längere Beziehung gehabt? Die längste? Nee, was ist lange Beziehung? Für mich ist lange Beziehung so 3 Jahre. Die längste Beziehung war 2 Monate. 2 Monate? Ja. Und wie war das da mit der Sexualität? Das war hervorragend. Das war erstmal die ersten 4-5 Tage war halt schon schwierig für ihn. Ja. Weil er sich halt nicht damit... Es ist ein heterosexueller Mann. Ja, total. Mhm. Das ist halt noch. Aber wie kurios für ihn, ein heterosexueller Mann hat dann im Bett einen Menschen, der auch etwas Maskulines hat. Ja, das ist halt die Person, also der ist dann mehr auf den Menschen eingegangen. Mhm. Und es gibt wenige Menschen, die wirklich nur auf diesen Menschen dann eingehen. Mhm. Die gehen nicht nach Geschlecht oder so. Besser, dann sag mir doch mal so dein Hauptwunsch, wenn du sagen würdest, wäre denn doch so eine Operation dir am liebsten? Wenn gehen wir mal ein bisschen von den Risiken ab. Mein Hauptwunsch, ich hätte nur 2 Wünsche eigentlich. Ich will einfach einen festen Partner haben. Ja. Einen festen Partner, der zu mir steht, der 100% bei mir ist und ich auch für ihn da bin. Ja. Und ich würde einfach mal dieses Gefühl haben. Ich weiß, ich habe viele schwule Freunde und ich sehe es ja auch bei denen, auch bei meinen Freundinnen, ja. Die haben auch total die Komplikation, was Beziehungen angeht. Mhm. Und wer kann es mir denn garantieren, auch wenn ich jetzt, sage ich mal in Anführungsstrichen, eine richtige Frau bin, dass ich einen festen Partner habe? Natürlich nicht, das ist völlig, das ist das Risiko jeder Beziehung, ne? Dass das eben nicht so ganz einfach geht. Ja. Ich wünsche dir aber sowas von ganzem Herzen und auch nochmal vielleicht eingehende Überlegungen bezüglich der Umoperation. Das muss ich auf jeden Fall machen. Ja. Und wende dich doch mal an Transidentitas. Sag dir das in Göttingen. Das weiß ich nicht, die gibt es überall, ja. Ich fühle mich da total fehl am Platz. Das ist nicht so mein Ding, dass ich irgendwie, weil ich hasse dieses Wort transsexuell. Na gut, ja, aber du musst dich mal informieren über alles. Zum Beispiel auch was die rechtliche Geschichte angeht, was die finanzielle Geschichte angeht und so weiter. Ja, das kann man aber nicht so pauschalisieren. Das ist ziemlich, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich will nicht irgendwie jetzt hinhalten, ich glaube, wir reden auch ziemlich lange. Mhm. Aber der größte Wunsch ist nun mal halt jetzt diesen festen Partner. Und ich wünsche, ich wünsche von ganzem Herzen so einen festen Partner, messbar. Alles Gute. Merci. Tschüss. Ja. Tschüss. So, meine Lieben, euch grüße ich auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio im Fernsehen. Ein bisschen später als geplant. Wir bitten um Entschuldigung. Heute Nacht, wie immer, in der Nacht von Freitag auf Samstag, eine offene Sendung, eine freie Telefon-Talkshow. Ihr könnt ganz einfach hier bei mir anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über was auch immer. Telefonnummer 0800 567 8111 und die Faxnummer 0800 567 8110. Und jetzt geht es weiter mit Klaus, und Klaus ist 44 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Dorian. Ja, Klaus, guten Morgen. Ja. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, du hattest mal eine Sendung, komme ich nicht durch, aber ich möchte mich da mal anschließen, süchtig nach. Ja. Also, ich bin schon mittlerweile fast süchtig nach der Börse. Nicht wie dein Redakteur meine, nach der Geldbörse, sondern nach der Aktienbörse. Was, Aktienbörse? Ja, bist du süchtig? Ja, das ist... Wie groß ist dein Vermögen? Muss ich gleich fragen. Ja, es ist noch für einen Aktionär noch so, dass man schon fast damit leben kann, so will ich es mal ausdrücken. Was machst du eigentlich vom Beruf? Ich bin vom Beruf Elektrotechniker. Elektrotechniker? Ja, genau. Und hast dich irgendwann angefangen mit Aktien zu beschäftigen? Ich habe irgendwann angefangen und zwar, wenn ich das mal so erzählen darf, ganz kurz, es gab Situationen, das deutschen Lieblingskind ist ja nach wie vor immer noch das, der Großmutter Sparbuch und die Lebensversicherung, das weißt du selbst. Mal, um eine Zahl zu nennen, wir Deutschen sind ja so gut, dass wir 80 Millionen Menschen haben und davon haben wir 90 Millionen Lebensversicherungen. So, und das habe ich irgendwann mal angefangen, weil jeder schloss einer ab und ich habe mir das mal angeschaut und habe mir gesagt, das kann nicht die weisheitsletzte Sache sein. So, und dann habe ich mal, das war schon vor 10, 12 Jahren, mal mich mit Leuten unterhalten, die auch ähnliche Avancen hatten und habe ich gedacht, jetzt müssen wir mal so, das war wie gesagt schon Ende der 80er, mal was anderes ausprobieren. Mittlerweile hat sich das solche Ausmaße angenommen, dass schon die ersten oder in den letzten Jahren die Leute ihre Lebensversicherung zum Glück gekündigt haben. Lass uns mal über die Aktien reden, nicht über die Lebensversicherung. Ja. Wenn man einfach so als Mensch, der überhaupt keine Ahnung hat von Aktien, sich entschließt, sich damit zu beschäftigen. Sagen wir mal, man nimmt 5.000 Mark. Jawohl. Woher weiß ich denn überhaupt, welche Aktien ich nun kaufen soll? Wie kriegt man das am Anfang aus? Also Jürgen, das ist auch selbst der, der wirklich wenig Vermögen hat. Und das ist gut, dass ich mal vielleicht die Gelegenheit ergreifen kann. Der sollte sich ausschließlich nur erstmal in der Anfangszeit auf Fonds orientieren. Ein Fonds, ganz kurz, ist ein Korb, eine Mischung von mehreren Aktien, die von einem Fondsverwalter verwaltet werden. Ja, wir wollen das jetzt nicht so detailliert machen, sonst haben wir ja eine Beratung, eine Sparkassenberatung. Du hast dann aber doch mit Aktien irgendwann angefangen. Ich habe dann mit Aktien angefangen. Was waren denn die Aktien, die du zuerst gekauft hast? Von welcher Firma? Das war schon damals die deutsche gute Siemens. Die Siemens. Jawohl, das war auch schon vor Jahren. Und du bist jetzt so jemand, der immer morgens in die Zeitung guckt oder ins Internet, wie stehen die Aktien? Genau. Und dann per Telefon, ich habe da keine Ahnung, das ist ja so Klischee-Wissen, per Telefon dann Anruf da, für 50.000 kaufen, verkaufen genau, und sowas. Genau. Also wir wollen das gleich klar machen, ich bin kein sogenannter Daytrader. Ein Daytrader ist, der früh was kauft und abends verkauft. Also das nicht. Wie lange behältst du denn in der Regel die Aktien bei dir? Also der Durchschnitt liegt schon mittlerweile bei 2, 3, 4 Jahren. Zwei, drei, vier Jahre. Jetzt sag doch mal, damit wir da vielleicht auch staunen können, wie viel du so im Monat verdienst durch deine Aktiengeschäfte. Ich habe es ja ungefähr schon gesagt beim letzten Mal, also um nur am dieses Jahr mal einen Jahresdurchschnitt zu nehmen. Das Schlechteste, in Anführungsstrichen, war 20%. Das Beste lag bei 230%. Ja, das sagt uns jetzt noch gar nichts. Ich will mal knallharte, absolute Zahlen hören. Im Monat, wie viel? Nur, wir sagen ganz einfach, es bleiben im Monat vielleicht 3.000, 4.000 übrig. Ja, ist okay, aber ich hatte jetzt irgendwie mehr erwartet. Ja, es kommt auf deinen Einsatz drauf an. Es kommt auf deinen Einsatz drauf an. Wenn du mit 50.000 Mark anfängst, wenn du natürlich eine Viertelmillion mitbringst, bei der gleichen Konstellation, dann geht das natürlich, dann die Prozentzahl bleibt gleich. Für wie viel Mark hast du im Moment Aktien deponiert oder gekauft? Also ich habe ungefähr einen Wert von 100.000. Einen Wert von 100.000. Ja. Aber du betreibst deinen Job nebenher auch noch, ne? Auch noch. Oder hauptsächlich, die Aktien nebenher. Jawohl. So, nun sind wir alle interessiert an Aktien aus diesem aufschlussreichen Gespräch mit dir. Was würdest du denn raten, wenn wir jetzt doch mit Aktien anfangen? Was sollte man für Aktien kaufen am Montag zum Beispiel? Am Montag? Es ist jetzt natürlich, wo wir jetzt natürlich schon noch eine kleine Jahresendrallye bekommen haben, wo ich selber überrascht bin, das heißt beobachte das, wir haben fast im Dow Jones Index in Amerika fast neue Höchststände, an der Nasdaq, das ist die Hightech-Computerbörse, und natürlich auch bei uns im DAX könnten wir es noch schaffen, die alten Höchststände zu erreichen. Sag einfach mal einen Namen. Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich wurde zum Beispiel jetzt aufgrund des Millenniums, ich sogar stelle einiges glatt, wurde im alten Jahr von meiner Warte her gar nichts mehr kaufen. Gar nichts mehr kaufen, ja. Okay. Okay, und warten bis zum Januar und dafür kannst du jetzt noch gar keinen Tipp abgeben, ne? Nein, weil das ist jetzt, wir haben... Was ist eigentlich mit dem Mannesmann? Würdest du Mannesmann kaufen? Nein, im Moment? Kannst du nicht mehr kaufen. Nein. Die Schlacht, dort muss man erstmal sehen, was rauskommt. Es ist alles überzeichnet, die Preise treiben sich hoch. Mittlerweile, was auch ein sehr wichtiger Faktor ist, man müsste das eigentlich schon studiert haben, ist es fast, doch die Börse besteht schon zu fast 50% auf Psychologie. Naja, das ist... Also ich habe keine Ahnung von Börse, ja, aber das ahne ich schon. Also was darf er Gelder rund um den Globus laufen? Was darf er Märkte bewegen werden? Das ist, also jetzt in so eine Aktie einzusteigen, würde ich sagen, selbst wer sie hat und der Gewinn bei 200, 220 Euro, die sie heute geschlossen hat, der sollte Gewinne mitnehmen. Also Leute tun sich immer schwer, mal Gewinne auch mitzunehmen. Ja, klar. Es ist auch nicht Ich wünsche dir, dass du demnächst so viel Vermögen hast, dass du nicht mehr in deinem Job arbeiten musst, sondern nur noch richtig entspannt am Telefon sitzen kannst und deine Aktien kaufen und verkaufen. Ja, weißt du, das Problem ist, du bist auch sehr angespannt, weil du willst ja auch immer den richtigen Fuß in der Tür haben und es ist auch immer nicht schlecht, eine andere Tätigkeit auszuüben. Als Gegengewicht, ne? Jawohl, du musst abschalten können. Ich danke für das Gespräch, alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Klaus. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Jetzt sage ich euch was. Am 30.11. haben wir hier eine Sendung und diese Sendung heißt Scharfe Bräute. Ich möchte ganz schlichtweg mit scharfen Bräuten reden. Da dieses hier eine Telefon-Talkshow ist, eine Telefon-Talkshow bringt ja mit sich, dass man die Leute leider in der Regel nicht sehen kann, es sei denn, die Anrufer haben ein Bildtelefon, was ja leider nicht so viel so sehr verbreitet ist. Ich möchte euch bitten, die ihr von euch selbst sagt, ich bin eine scharfe Braut und ich möchte gerne mit dem Domian in der Sendung am 30.11. reden. Schreibt mir doch bitte kurz und legt ein Foto von euch dabei, damit ich das hier auch so beurteilen kann, ist es wirklich eine scharfe Braut oder sagt sie es nur von sich? Und ich würde dann natürlich auch gerne das Foto hier in die Kamera halten. Also wer von euch sagt, ich bin eine scharfe Braut und ich möchte gerne mit dem Domian am 30.11. über dieses Thema sprechen, dann schreibt mir. Schreibt an den WDR, Redaktion 1 Live Domian, 550 50 600 Köln. Also nochmal WDR, Redaktion 1 Live Domian, 50 600 Köln. Ich bin gespannt und hoffe auf scharfe Fotos von scharfen Bräuten. Die Sendung ist dann am 30.11. Anja, 24 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Anja, was ist dein Thema? Mein Thema ist Tattoos und Piercings. Tattoos und Piercings? Genau. Warum ist das dein Thema? Es ist so, dass ich mir jetzt in nächster Zeit die Arme tätowieren lassen möchte. Mhm. Und meine Mutter ist so ziemlich dagegen. Aber du bist 24 Jahre alt. Ja, ich weiß. Du bist nicht 14. Ja gut. Lebst du zu Hause noch? Ich wohne nicht mehr zu Hause. Nee, ganz im Gegenteil. Ich wohne ganz weit weg mit meinem Verlobten zusammen. Aha. Und sie hat trotzdem was dagegen. Was soll denn da tätowiert werden? Welche Motive? Also ich wollte mir die Arme tätowieren lassen. Also beide, die ganzen Arme, beide Arme? Ja, nicht auf einmal. Mhm. Ja, nur, das geht ja nicht in 3 Minuten. Das ist eine längere Geschichte. Also man muss ja aber irgendwann damit anfangen. Und ich habe es halt meiner Mutter erzählt, dass ich damit anfangen wollte, mit den Armen jetzt weiter. Also ich bin ja schon tätowiert eigentlich. Wo bist du tätowiert? Also ich habe einmal den ganzen Rücken voll. Aha. Dann habe ich rechts... Dann schreib doch mal, was du am Rücken hast. Was könnte man da sehen? Dann habe ich einen Gargoyle. Ja, das sagt mir so recht wenig. Ein Gargoyle? Das ist ein Wasserspeier. Ein Wasserspeier? Ja, das ist von diesen Kirchen, von diesen alten Kirchen, zum Beispiel Notre Dame oder so. Ja. Da sind solche Wasserspeier drauf. Ja, das sind diese Tiere. Ja. Wo als Regenrinne irgendwie dann das Wasser da abläuft. Und die Geschichte sagt halt, dass das früher im Mittelalter, dass das Dämonen waren, dass die durch die Nacht geflogen sind. Mhm. Und die haben sich dann halt auf der Kirche niedergelassen. Und weil die ja böse waren und die Kirche ja gut war, sind die dann zu Stein geworden. Solche, Legende darüber. Solche, wie heißt die, Gargoyles? Gargoyles, ja. Die gibt es hier im Kölner Dom in Köln, glaube ich auch, habe ich gesehen. Stimmt, ja. Bestimmt. So. Auf jeder älteren Kirche gibt es sowas. Sowas hast du auf dem Rücken, unter anderem. Ja, also das ist halt ein Gesamtbild. Mhm. Ein Gargoyle sitzt auf einer steinernen Säule, unten mit Flammen und hat die Flügel schön ausgebreitet über den Rücken und hat den Faucht halt. Was der ganze Rücken ist voll davon. Ja, Vollmond obendran noch und Fledermäuse, also ziemlich genial. Ein richtiges, ein wandelndes Gemälde bist du. Richtig. Mhm. Also der Rücken ist voll, wo noch? Wo ist noch was? Auf dem linken Arm habe ich eine Banderole, also so ein Armband. Mhm. Und auf dem Bauch habe ich einen kleinen Drachen. Ja. Jetzt erzähl mir noch was auf die Arme. Also auf die Arme wollte ich, auf den rechten Arm wollte ich jetzt ein bisschen so Spinnennetz mir machen und weiß nicht, Schädel, Grabstein, sowas in der Richtung, meine Ratte. Eine Ratte? Warum lässt du dich so tätowieren? Also für mich ist es jetzt so, dass ich mich ganz gerne vervollständigen möchte. Das heißt, dass der ganze Körper... Nein. Das ist so, dass man sich nicht einfach nur zukleistern lässt, sondern dass erstens muss man sich Grenzen setzen. Mhm. Dass man sich sagt, so da und da würde ich mich niemals tätowieren lassen, mhm, und dass man sich dann im Vornherein klar ist, was man sich eigentlich machen möchte. Also ich merke schon, da steckt eine ganz feste Ideologie hinter, ne? Ja. Vervollständigen für dich heißt zum Beispiel sicher nicht, die ganzen Beine auch zu tätowieren. Nein. Es also könnte auch Menschen geben, es könnte auch Menschen geben, die sagen, zum Vervollständigen bei mir gehören die Beine dazu. Ja, ja, möglich, natürlich. Möglich, das ja. ist ja bei jedem unterschiedlich, ja. so wie bei jedem die Tattoos auch unterschiedlich sind. Ist klar. Jetzt sag mir aber überhaupt, warum du so jack auf Tattoos bist. Das hat irgendwann angefangen mit einer kleinen Schnecke auf dem rechten Oberarm. Mhm. Die habe ich nämlich schon verschwiegen. Mhm. Und weiß nicht, das hat mich irgendwie so fasziniert, dass das dann halt irgendwie nicht mehr weggeht und dass das dann da schön bleibt. Ist das so ein bisschen wie eine Sucht, eine Tattoo? Das ist eine Sucht, ja. Mhm. Keine Sorge, dass du irgendwann im hohen Alter von 44 zum Beispiel denkst, mein Gott, wie sehe ich aus? Naja. Wenn du irgendwo Ja, pass auf, wenn ich im hohen Alter von 44 bin, das bin ich ja nicht, wenn ich jetzt heute schlafen gehe, wache ich ja nicht auf und bin 44. Nee, so schnell geht's. Das ist ja Gott sei jeden Dank Tag, nicht. Also ich habe mich ja jeden Tag, ja. Ja. Und das ändert sich ja nichts. Ja. Jetzt aber nochmal zu der Mutter. Ja. Weiß die Mutter von deinem Rücken? Ja, die weiß alles. Mhm. Und was hat sie jetzt? Jetzt könnte man ja auch da auf dem Standpunkt stehen, nun ist es auch egal. Wenn das Mädchen eben ist, wenn Anja so ist, wie sie ist, dann soll sie sich das machen lassen. Warum will die das nicht? Ja, sie meinte vielleicht, sie hat da mehrere Argumente, zum Beispiel, dass ich jetzt irgendwie keinen Job kriegen würde. Mhm. Was machst du denn vom Beruf? Momentan gar nichts. Mhm. Also ich habe zwar eine abgeschlossene Lehre, kann das aber wegen einer Allergie nicht mehr machen. Mhm. Was hast du gelernt? Zahnarzthelferin. Ja. Mhm. Und ja, kann das jetzt halt wegen einer Allergie nicht mehr machen. Mhm. Meine Mutter hat jetzt Angst, dass ich jetzt grundsätzlich nichts anderes mehr finden würde. Was möchtest du denn gerne machen? Was ich wieder machen würde, wäre bei der Post oder was, oder Brief sortieren oder irgendwas Einfaches. Also keine neue Lehre? Momentan in dieser Lebenssituation jetzt. Ich meine, es kann natürlich, die Sichtweise oder die Argumente der Mutter sind natürlich nicht ganz falsch. Ne? Ja, natürlich. Den einen oder anderen Job kriegst du nicht, verbaust du dir, wenn du die Arme so. Ja, pass auf, ja, die Sache ist so, ich habe das Gesicht voller Piercings, ich habe die Seiten abrasiert, die Haare. Mhm. Und also, wenn ich jetzt keine tätowierten Arme habe, kriege ich trotzdem keinen Job. Ja, ich denke auch gerade, der Ruf ist schon so ruiniert wahrscheinlich bei dir. Nee, das hat nichts mit dem Ruf ruiniert zu tun, aber ich möchte auch keine Jobs, wo ich Publikumsverkehr habe. Mhm, das ja. sieht man auch Nein, gar nicht. Ich meine mit Ruf auch jetzt im übertragenen Sinne. Also ja. Oben siehst du sehr unkonventionell aus, dann kommt es auch nicht mehr darauf an, meinst du, wenn die Arme tätowiert sind. Nee, also das ist nicht mein Beweggrund, jetzt auch die Arme zu machen, wenn mich jetzt ein Arbeitgeber sieht, dem ist es wurscht, ob jetzt die Arme sind oder nicht. Also ich merke, dass du eine junge Frau bist, die da sehr eingehend drüber nachgedacht hat. Eigentlich schon, und das glaubt mir meine Mutter nicht. Ja, dann mach es. Dann mach das, was du vorher. Ja, also dass ich es mache, das steht für mich also schon hundertprozentig fest, weil ich habe ja schon den Termin, wenn es losgeht und so. Aber ich kann, mit meiner Mutter habe ich da so einen richtigen Streitpunkt. Mhm. Also wenn es darum geht, dann ich meine, da sind die Argumente natürlich wahrscheinlich auch gar nicht mehr, dass man sich annähern kann mit den Argumenten. Wenn sie darauf besteht, vielleicht doch, dass du nochmal einen Job kriegst, wo das nötig ist, hat sie natürlich recht. Ja. Dass du freie Arme hast und keine Tüte. Aber du bist ja nun im Moment so gebrieft und so. Ja. Anja, da musst du es durchziehen. Da gibt es gar keinen anderen Rat und ich kann auch keine Argumente finden, jetzt, die deine Mutter vielleicht überzeugen könnten. Mhm. Aber du musst damit leben, dass du dein Leben schon einschränkst. Ne? Es gibt nun mal in dieser Welt viele, viele Bereiche, die sagen nein, wenn die jemanden dann so sehen, wie du aussiehst. Das ist so. Ja. Das kann man bewerten, wenn man will. Das habe ich mir überlegt und das weiß ich auch, dass es nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ne? Also, dann wünsche ich gutes Tätowieren, damit nichts schief geht. Ja, ne? Da bin und ich mir sicher. Überzeugt die Mama vielleicht doch. Und finden ordentlich einen Job. Ja, das ist klar. Tschüss, Anja. Okay. Tschüss. Heike, 33 Jahre, guten Morgen. Ja, ich rufe eigentlich zum gestrigen Thema nochmal an. Das war Sex, so hätte ich mir das nie vorstellen können. Ja, also diesen Sex hätte ich mir nie zugetraut, so war das Thema. Genau. Mhm. Und jetzt bin ich ein bisschen am Rätseln, wie ich anfangen soll, denn einmal gibt es eine Geschichte, die schon länger zurückliegt und dann hat sich gestern Abend also noch aktuell was ergeben. Gestern Abend hast gestern du einen Sex gehabt, den richtig. Du dir nicht hättest vorstellen ganz können für genau. mich. Ja, dann lass uns über das Aktuellste reden von gestern Abend. Erstmal, gut, von gestern Abend. Ja. Und zwar habe ich schon mit einer Redaktion so geredet gehabt und im Prinzip hat das schon das Gespräch an sich, diese ganze Situation zwischen meinem Mann und mir so aufgelockert und dass wir also gestern Abend wunderbaren Analsex hatten. Ja. Und ihr habt die Sendung auch gesehen, beziehungsweise ja, wir gehört? Haben alles verfolgt. Da ging es ja einmal auch um Analsex, ne? Richtig, genau, ja. Und dann habt ihr euch gleich animiert gefühlt, das machen wir auch. Ungefähr, nee. Also wir haben schon länger darüber geredet. Wir haben es auch schon ausprobiert mit negativen Erfahrungen. Mit negativen Erfahrungen? Sehr negativ, sehr schmerzhaften. Ja. Und ich habe mich also bis vor ein paar Wochen dann noch sehr gesträubt und wollte es nie wieder tun. Mhm. Und dann, habe ich dann doch mal wieder überlegt. Ich hatte dann mit meinem Mann so ein bisschen, kann man sagen, eine Art Wette. Mhm. Und dann hatte ich mir das schon wieder vorgenommen sozusagen. Und gestern Abend war dann die Atmosphäre so und entspannt nach dem Gespräch. Und die Inspiration von ganz uns her. Genau. Meinst du, der Anrufer gestern das gar nicht mal so ganz eindeutig als positiv dargestellt? Ja, richtig, genau. Der hatte es ja eigentlich mehr negativ, ne? Negativ. Ja, also ambivalent, ne? Ja, genau. Aber das hat euch nicht davon abgehalten, nein, das zu tun? Nein, im Gegenteil, nö. War also, es denn während der Sendung noch oder nach der Sendung? Nach der Sendung. Nach der Sendung. Ja. Ich möchte gerne mal wissen, was bei euch zu Hause so abgeht. Ja, vielleicht so nach diesen Sendungen hier in der Nacht oder na, manchmal meistens, auch ja. während der wir Sendung. Wir sind sehr spät ins Bett gegangen. Ja. Also meistens so wird es 2 Uhr. Ja. Nach Domian. Und dann geht's, wenn's geht, geht dann ab und zu schon mal die Post ab. Also das ist schön, das höre ich gerne. Im Laufe der Jahre wird es eigentlich immer besser, laut meinem Mann. Ja. Wir haben also auch schon negative Zeiten durchgemacht. Ja. So, jetzt erzähl mir mal aber die andere Geschichte noch. Ja, und zwar geht es im Prinzip darum, ich bin also sehr verklemmt aufgewachsen, sehr spießig, christlich angehaucht und habe also, mein Mann war der erste Mann, den ich hatte und ich habe mir auch nie Sex mit anderen Männern vorstellen können, die ich nicht lieb, die ich nicht kenne. Mhm. Und habe mich da auch jahrelang gegen Fantasien und Gespräche in der Hinsicht gesträubt. Mhm. Wir haben da also immer mal offene Gespräche geführt, mein Mann und ich. Und er hat das unterstützt und gefördert, solche Fantasien, um eben frei zu werden. Mhm. Und dann haben wir vor einem Jahr, nach schon mal einem schiefgegangenen Versuch, in einem Pärchenclub, habe ich es mit insgesamt 3 Männern getrieben. Hey, und dein Mann war dabei? Der war dabei, der hat zugeguckt. Ah, das ist ja so ein Mini. Gangbang. Ja, war auch ganz klasse. Super, es war ein super tolles Erlebnis. Das ist natürlich für jemand, der eigentlich verklemmt ist. Ja. Eine Wandlung, wer mich kennt, Revolution. Der wird den Kopf schütteln. Eine Erschütterung. Es hat dir Spaß gemacht. Sehr das waren wildfremde Männer, mit denen du das da gemacht hast. Richtig. Sehr gut, die waren sympathisch, die haben gut ausgesehen. Mhm. So. Und waren die, haben die sich gleichzeitig mit dir beschäftigt oder nacheinander? Nee, gleichzeitig. Gleichzeitig. Ja, ich habe also, naja, es gibt ja so verschiedene Variationen, die man da haben kann, vorne, hinten, überall, ne? Mhm. Mit verbundenen Augen? Nein. Du wolltest? War so ein Schummrig, also ich habe sie schon gesehen, ich habe mir das auch alles angucken können. Und das Tollste war im Prinzip... Hat sich das eigentlich so ergeben? Oder habt ihr das sogar geplant? Wir gehen da jetzt mal geplant. Hin. Ja, und also auch? Wir haben da lange drauf hingearbeitet, mit Gesprächen, weil wir, beziehungsweise auch mein Mann, so ein Typ ist, der das sehr genau bespricht, damit es nicht schief geht. Ich meine, habt ihr geplant, dass es auch dann mit 3 oder mit mehreren Männern? Ja, das war Voraussetzung dafür. Ah, ja. Das war die Voraussetzung, die mein Mann mitgestellt hat. Also wenn wir da hingehen, und dann mindestens mit 2 Fremden, außer mir. Das Tollste dabei war, ich habe dich gerade unterbrochen. Ja, das Tollste dabei war, das ist auch etwas, was ich mir früher hätte nie träumen können. Es gibt ja so diese bestimmte Liebestechnik, dass der Mann dann kommt und zum Beispiel ins Gesicht, was Frauen so gerne mögen oder auch gegen den Samen schlucken. Und ich war da früher auch sehr, also mit Igi und Igitt und Bäh und das mag ich nicht. Und das, der eine Kerl davon hat das dann also auch gemacht. Und ich war also begeistert, hellauf begeistert, ich konnte gar nicht genug kriegen davon. Wobei, jetzt wird's ganz ernst, ne? Ja, ich weiß. Du weißt, hat mein Mann schon gesagt, erzähl das bloß nicht. Ja, da wird der Domian einhaken, von wegen AIDS. Natürlich, ja. Also das, und so weiter. Also, aber ist klar, verstehe ich auch, dass du das sagen musst und dass das ein ernstes Thema ist. Nee, das muss ich nicht sagen. Davon bin ich 100% überzeugt. Okay, klar. Für alle Schweinereien offen, ne? Aber das war ein kalkuliertes Risiko sozusagen. Da haben wir also auch drüber gesprochen. Ja, finde ich nicht okay. Nee, finde ich nicht okay. Sowas kann man nicht kalkulieren. Da ist die Grenze. Ich finde, macht alles, was ihr wollt, wenn ihr Spaß habt. Aber fremden Samen schlucken ist natürlich eine Sache. Nee, geschluckt habe ich nicht. Nee. Ach, du hast nicht geschluckt? Nein. Okay. Er ist mir ins Gesicht gekommen. Naja, gut, dann bin ich bin ich ja beruhigt. Ich hätte also nicht mit Kondom, das wäre nur der halbe Spaß gewesen. Ach, die ganze Sache war überhaupt nicht mit Kondom? Nein, Nein, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ja, das stehe ich auch dazu. Ja, finde ich nicht in Ordnung. Okay, ne, definitiv. Kann ich akzeptieren. Mhm. Muss ich akzeptieren, kann ich akzeptieren. Heike, wenn du so begeistert davon warst, von dieser Session, die ihr da gemacht habt, warum hat sich das nicht nochmal wiederholt? Weil es eigentlich auch nur eine Sache war, die einmal passieren sollte. Wundert mich, aber wenn dich das so angetörnt hat, da sagt man doch dann, ach, ich möchte es nochmal. Nee, nicht unbedingt. Mhm. Das war eine tolle Erfahrung. Mhm. Ich habe jetzt also die Erfahrung gemacht, dass ich es mit mehreren Männern kann. Mhm. Ansonsten genügt mir mein Mann. Es ist auch nicht unbedingt gesagt, dass es nicht nochmal passieren kann. Mhm. Und man kann ja mit dem eigenen Mann, wie du gestern Abend auch erlebt hast, auch tolle Sachen noch entdecken. Ne? Natürlich, das kann man im Gespräch, man kann da die Fantasie walten lassen. Und im Prinzip ist es, haben wir da die Erfahrung gemacht, je offener man damit umgeht und eben auch miteinander spricht, umso toller wird es. Also, ihr werdet sicher noch viel entdecken mit euch und an euch. Ja, hoffen wir. Schönen Gruß an den Mann. Okay. Tschüss, danke. Heike. Tschüss. Punkt, nicht ganz Punkt, 31 und 25 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Und 39 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit Domian, Telefon-Talkshow vom WDR. Heute Nacht könnt ihr mich ganz einfach anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. 0800 5678 111. Und ich bin ja der Grüße-Hasser, wie ihr wisst, dass ich das gar nicht so gerne habe, wenn Leute sagen, ich möchte jetzt den und den grüßen. Heute grüße ich mal. Ich grüße jetzt mal Mörs. Heute Abend waren Hella von Sinn und ich in Mörs und haben aus unserem Buch gelesen. Und es war ein toller Abend, es waren 500 Leute da. Und wir haben uns sehr über Slam gefreut und wir haben uns über Elfie gefreut. Also schöne Grüße nach Mörs. Beate, 33 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Beate. Ja? Ja. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Geh bitte ganz nah ans Telefon. Okay, alles klar. Was ist dein Thema? Damenringen. Mensch, Damenringen. Ja, und zwar hast du am... Ja. Dienstag, glaube ich, einen Anrufer gehabt. So ist es, ein junger Mann. Ja, genau. Der... Du musst noch viel näher ans Telefon, Beate. Ja. Vor ein paar Tagen hatte ich einen jungen Mann am Telefon, sich nichts sehnlichster wünschte, als mal mit einer Dame zu ringen. Genau. Und du bist eine Damenringerin? Nein, bin ich nicht. Nein. Aber ich würde es gerne ausprobieren. Ehrlich? Ja. Kannst du denn ringen? Eigentlich nicht. Ja, dann siehst du aber wahrscheinlich alt aus. Nee, eigentlich muss ich dazu sagen, ich bin schon seit 11 Jahren Wrestling-Fan. Was bist du für ein Fan? Wrestling-Fan. Wrestling-Fan? Ja. Ja. Das ist also auch Ringen, aber das ist mehr auf Show. Ja, das ist, ja. Das und ist mehr auf so. Schauspiel bezogen. Ja. Und das schaue ich eigentlich regelmäßig. Und ich hatte schon längst mal das Finger gejuckt. Ich wollte das schon längst ausprobieren. Wie siehst du denn aus? Beschreib dich doch mal. Bist du eher korpulent? Ja, schon. Ja, wie groß, wie schwer? Oh Gott. Na, musst du jetzt sagen. 1,66 und wie 75 Kilo. Und 75 Kilo, mhm. Ja. Würdest du denn auch unbedingt gerne mit einem Mann ringen oder ist das egal? Das ist egal, weil er will ja ohnehin mit einer Frau ringen. Und ich habe ihm ja unterstellt, dass da vielleicht doch die eine oder andere erotische Assoziation dabei ist bei ihm, aber er hat das ja abgestritten. Ja, das... Beate, du bist eine nette Frau von 33 Jahren. Ja. Ne? Ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass du das so gerne möchtest. Doch, wie gesagt, ich bin ein riesengroßer Wrestling-Fan schon seit 11 Jahren und ich war schon auf einigen Veranstaltungen, ich war schon in die Staaten drüben auch. Ja. Und es fasziniert mich einfach, das zu machen. Ich würde es einfach mal gerne ausprobieren. Ja, es gibt ja nun, haben wir gehört, irgendwie aller Orten so Vereine, Ringervereine, auch für Frauen. Da hast du dich noch nicht kundig gemacht. Also bei uns in der Nähe eigentlich nicht. Ja. Ich habe ja eine ganz pfiffige Redaktion hier im Hintergrund. Ich lese hier gerade was auf dem Bildschirm, was mir sehr gut gefällt und was dir auch sehr gut gefallen wird. Weißt du noch, wie der Anrufer hieß? Kevin. Kevin? Ja. Und der war 20 Jahre alt, ne? Ich weiß nicht, 20 oder 27? Ich glaube, 20 war der erst. Der Schweinebengel. Hallo, Kevin. Hallo, Domian. Hier ist Beate, mit der kannst du ringen. Würdest du gerne mit ihr ringen? Ich habe das verstanden, ja. Und ich habe heute Geburtstag gehabt. Nein. Oh. Ihr habt mich heute aus dem Geburtstag rausgerissen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, also, ich auch. Dankeschön. Ja, hi, Beate. Hi. Ja, ja, wunderbar. Kevin, du hast gerade mitgehört, wie Beate aussieht. Ja, genau. Hättest du auch, ist das so okay, oder hattest du besondere Vorstellungen, wie die Frau aussehen soll, mit nein, der du gerne ringen möchtest? Nein, um Gottes Willen, nein. Ich habe keine Vorstellung, echt nicht. Dann unterhaltet ihr beide euch doch jetzt mal einfach so, wie ihr das gerne machen würdet wollen. Ja, gut, meinetwegen, klar. Ja, jetzt im Moment, frag mal die Beate irgendwas. Ja, das Erste natürlich, woher kommt Beate? Aus Bayreuth. Oh. Aus Bayreuth, oh, weit, ja. Und Kevin kommt woher? Aus der Nähe von Köln. Aus der Nähe von Köln? Ja. Also ich meine, da müssen wir natürlich alle was von haben. Ich habe ja schon überlegt, ob ihr hier vielleicht in meinem Studio ringen könntet. Oh ja. Ein bisschen klein, ne? Ja, es ist ein bisschen klein und die Kamera ist ja fest installiert. Aber vielleicht könnte man da irgendetwas drehen. Das wäre natürlich ein großer Spaß also für uns alle. Also ich könnte in 10 Minuten im Zug in Köln sein. Ja, aber die Beate kann das nicht, Kevin. Ja, eben, eben. Das wäre natürlich ein schöner Spaß für uns, für mich und die Fernsehzuschauer. Für die Hörfunkhörer wäre das ein weniger schön. Also da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Aber auf jeden Fall solltet ihr irgendwie zusammenkommen. Ja, finde ich auch. Und Beate, du hast nicht Angst, dass Kevin dich dann vielleicht doch irgendwie ein bisschen unsittlich berührt dabei? Nein, um Gottes Willen, nein. Das ist nicht der Sinn der ganzen Sache. Ja. Echt nicht. Ich habe ja über das Gespräch noch nachgedacht, Kevin. Und ich nehme dir Schweinebacke das ja nicht richtig ab. Dass ja, das kann ich auch gut verstehen, ne? Aber es ist wirklich nicht so. Wahrscheinlich würdest du, wenn du hier an meiner Stelle sitzen würdest, genauso denken, ne? Richtig. Ja, genau. Richtig. So, jetzt werden wir euch gleich nochmal zwecks Adressenaustausch zusammentun. Ja, genau. Und dann werden wir nochmal mit euch telefonieren. Ja, und meinetwegen. Und überlegen mal, wie wir das machen. Vielleicht kann man das ja doch in Köln hier irgendwie veranstalten. Ja, in der Köln Arena. In der Köln Arena, natürlich, ja. Und vielleicht kann ich da doch bei sein. Oder wir machen ein kleines Filmchen. Oder irgendwas ja. Fällt uns ja vielleicht noch ein. Ja. Wie muss man eigentlich angezogen sein dafür? Beate, du bist vielleicht die Fachfrau. Oh, stinknormale Klamotten, also Sportklamotten. Mhm. Also nichts Besonderes irgendwie. Mhm. Etwas locker ist und... Kevin, ja? Ja. Kevin, geht's dir eigentlich auch ums Siegen dabei? Nö, eigentlich gar nicht. Also du willst nicht unbedingt auf der Frau liegen? Nee, nein. Ich kann's nicht sein lassen, ne? Ja, ich merk schon. Du willst aber einfach mit einer netten Frau mal ringen. Ja. Ja. So. Wirklich. Also wir knüpfen euch zusammen und wir bleiben dabei am Ball und werden irgendwie wir auf jeden Fall nochmal in Kontakt. Dann laden wir euch ein. Ja, na klar, ganz sicher. Oder dich. Ja. Ich meine, egal. Also Beate. Ja. Und Kevin. Ja. Erstmal vielen Dank jetzt hier für das Gespräch. Ja, bitte. Ihr legt jetzt mal auf und wir stricken euch gleich nochmal zusammen. Domian, darf ich noch kurz was sagen? Ja. Und zwar bin ich ein riesengroßer Fan von Stefan Raab. Ja. Ich auch. Ich finde den super toll. Ja. Der ist so süß, der Kerl. Der ist nächste Woche hier bei mir. Ja, ich weiß. Ich hoffe, ich komme durch. Der ist nächste Woche Freitag. Heute Maschendrahtzaun. Ja, ich weiß, genau. Ich habe mir schon die CD gekauft. Maschendrahtzaun ist genial. Ja. Das ist wirklich genial. Stefan Raab wird nächste Woche Freitag, heute in einer Woche, hier neben mir sitzen, eine ganze Stunde und wird mit euch und mit mir reden. Mhm. Über alles, was ihr wollt und was er will. Alles klar. Ja. So, tschüss ihr beiden, wir hören voneinander. Ja, Domian, ja. Super Sendung. Dankeschön. Ja, tschüss. Ich auch sagen. Okay. Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao. Danke. Das wird ein Spaß. Ich würde sie so gerne hierhin einladen. Das muss ich mir noch überlegen, ob wir das nicht vielleicht doch irgendwie hinkriegen. Wenn Kevin und Beate hier bei mir ringen. Drei Menschen habe ich jetzt hier wahrscheinlich gleich. Vanessa, 21. Ja, hallo. Du bist es jetzt erstmal am Telefon. Ja. Da ist aber noch eine Lena und eine Claudia. Eine Claudia. Ja. Vanessa. Ja. Was ist los? Also unser Thema ist Strafe und Strafmaß. Ja. Und zwar sind wir ehrenamtliche Betreuerinnen in einem geschlossenen Männervollzug. Mhm. Und uns ist in letzter Zeit öfter aufgefallen, dass du bei einigen Anrufern, speziell wo das halt mit Knast zusammenhängt, komische Äußerungen von dir gibst. Also so, dass man immer so das Gefühl hat, dass es dir bei der Strafe, also beziehungsweise dass das Strafmaß nie hoch genug ist in deinen Augen, so was die halt. Weißt du, diese Äußerungen machen in erster Linie meine vorbestraften Anrufer, die aus dem Knast kommen. Ja. Die fast alle, es ist wirklich phänomenal. Ich würde fast die Zahl 90% nennen wollen, sagen, die Strafe war zu milde. Aber du hast auch richtig beobachtet, dass bei bestimmten Straftaten ich auch dafür plädiere und sage, sei es jetzt beim Kindesmissbrauch oder bei wirklich schweren Verbrechen, bei Kapitalverbrechen, ja, dass ich finde, dass die Leute zu sanft bestraft werden. Ja, ja, und dazu wollten wir halt zum Beispiel sagen, dass die Form der Strafe eigentlich eher richtig wichtig ist und nicht einfach so dieses Wegsperren an sich. Vanessa, weißt du was, ich kenne die Arbeit, das habe ich ja schon einige Mal erzählt. Genau das, was ihr macht, habe ich auch lange Jahre gemacht. Ich weiß, wie es im Knast aussieht. Ach. Ich finde ungeheuer wichtig, neben einer harten Strafe, ein aber auch knallhartes Resozialisierungsprogramm. Ja, genau. Ne? Dass die Leute nicht nur weggesperrt werden, von mir aus hart weggesperrt werden, aber sie müssen eine gute Chance hinterher wieder haben. Das ist richtig. Das ist wichtig und sie müssen richtig betreut werden, wenn sie rauskommen. Nicht, dass ein Bewährungshelfer irgendwie 150 Leute zu betreuen hat. Ja, ne? Nicht nur nachdem sie entlassen wurden, auch während des Vollzugs. Auch während des Vollzuges. Das natürlich. Ist ja schade, dass es wenig Psychologen und Sozialarbeiter zum Beispiel im Knast gibt. Mhm. Ich weiß, dass manchmal der Gefängnisfahrer oder der Gefängnispsychologe vollkommen überlastet ja, ist. Ja, ganz ne? genau. So und sich nicht um die Jungs oder die Mädels kümmern kann. Ja. Ganz genau. Mhm. Ja, und andererseits ist es natürlich auch immer wichtig, dass man auch die Opfer natürlich nicht aus dem Auge verliert, weil das ist jetzt nicht so, dass wir hier anrufen und für die Inhaftierten plädieren wollen. Das ist überhaupt keine Frage, dass das Opfer auch ein ganz wichtiger Punkt ist an der Sache. Und das ist halt so auch unsere Sache, dass wir halt mit dem Hintergrund in den Knast gehen, dass wir schon ein bisschen Alltag reinbringen wollen, weil wir ja auch schon eine andere Stellung haben als Hauptamtliche. Weil die Inhaftierten uns ganz anders begegnen. Wir machen es ehrenamtlich, wir verbringen da praktisch Freizeit und unentgeltlich zum Beispiel jetzt. Und das ist natürlich schon ein Pluspunkt für uns jetzt. Na klar. Vanessa, da nun alle anderen Mädels auch da sind, gibst du mir die Lena auch mal? Ja, mach ich. Okay. Arsch, ja. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Hallo? Lena, ich grüße dich herzlich. Ja, hallo. Was genau macht ihr denn im Knast dann mit dem Knast? Erzähl's den Leuten mal. Wir machen jetzt eine Gruppe. Ich möchte jetzt nicht nennen, was genau es für eine Gruppe ist, weil es sonst zu speziell wäre. Und ich speziell mache noch eine Einzelbetreuung. Das hat jetzt Claudia auch schon mal gemacht, also da kennen wir uns ein bisschen aus. Einzelbetreuung heißt? Dass ich regelmäßig alle zwei Wochen oder auch mal jede Woche einmal in den Knast gehe für ungefähr 2 Stunden. Und mich dann intensiver, sag ich mal, mit dem Inhaftierten. Du hast also deinen Ansprechknacki quasi, ne? Genau. Und was hat der, was für einen Dreck hat der im Stecken? Ich sag mal eine schwere Tat, ich möchte jetzt auch nicht genau sagen, was es war, weil sonst. Ich will dir sagen, als ich das damals zum allerersten Mal gemacht habe, da hatte ich auch einen festen Ansprechpartner, einen Inhaftierten, der hatte jemanden erschlagen. Das war für mich ein ganz, ganz schwieriges Feld und eine ganz schwierige Situation, zum ersten Mal in meinem Leben mit jemandem zusammenzusitzen und sich mit dem ernsthaft auseinanderzusetzen, der einen Menschen getötet hatte. Und ich ihn zudem auch noch sehr nett fand, weil es ein sehr anständiger Kerl war. Also so kam er mir rüber. Und ich habe sehr große Schwierigkeiten gehabt, mich da erstmal so reinzudenken. Wie geht dir das? Gar nicht so. Also ich bin da wirklich reingerutscht und ich muss ehrlich sagen, hab zwar mit der Tat Schwierigkeiten, gar keine Frage. Also, aber ich denke, sehr wichtig ist halt, die Tat von dem Menschen an sich zu trennen. Also, ich kann zwei Dinge zwar separat sehen, sag ich mal so. Und das finde ich also sehr wichtig und aber die Tat hängt immer mit dem Menschen zusammen. Ja, man vergisst die auch nicht. Und ich denke auch gerade, das haben wir ja schon mal betont, also die Opferseite, nicht, dass jetzt demnächst ganz viele Leute anrufen und sich darüber beschweren, die vergessen wir nicht. Und ich denke auch, die Seite nehmen wir auch oft ein. Gerade auch in der Gruppe zum Beispiel, wenn über bestimmte Straftaten gesprochen wird, und zwar in lockerer Art vielleicht. Okay, Lena, jetzt gibt es mir auch noch die Claudia. Ja. Dann habe ich euch alle drei gesprochen. Ja, tschüss. Okay, tschüss. Hi, Domian. Claudia, hallo. Warum machst du das jetzt speziell? Also ich bin sicherlich auch einfach so reingerutscht. Also mir ist so ehrenamtliches Engagement einfach sehr wichtig. Ist das über eine kirchliche Organisation? Von der wir dann betreut werden, ja, ist eine kirchliche Organisation. Und also ich habe für mich halt einfach so klar gesagt, ich kann nicht der ganzen Welt helfen und ich muss dann einfach mich auf einen Bereich beschränken, was eben nicht heißt, dass ich da andere Bereiche irgendwie gedanklich ausblende, aber ich kann nur so im geringen Maße einfach tätig werden. Mhm. Was ist für dich bisher das Schwierigste gewesen bei dieser Arbeit, Tätigkeit, bei dieser Aktivität? Das Schwierigste ist sicherlich dann schon manchmal, wenn man mit genauen Details der Taten konfrontiert wird. Also ich bin schon immer, also ich lerne halt viele auch gerade in der Gruppe einfach erstmal so als Mensch kennen. Und wenn die dann einfach erzählen wollen, dann erzählen sie halt auch oder können auch erzählen. Und wo ich schon merke, wenn es dann um die genauen Details geht, also gerade bei so Schwerverbrechen, da bin ich dann schon irgendwie ein bisschen am überlegen. Aber das, also was ich halt auch einfach nochmal wichtig finde, also erstmal wollten wir einfach so ein bisschen so Vorurteile abbauen, weil ja doch einfach so immer so diese Meinung herrscht, so im Knast den Knackis geht es eh viel zu gut. Und, aber Claudia, das sagen die Knackis hier selbst immer wieder bei mir. Die sagen es alle. Ja, aber das sind Einzelne. Also, nee, das sind keine Einzelne. Wirklich also nicht. Ich glaube, wir können uns durchaus darüber einigen, dass es in den deutschen Knästen durchweg eigentlich okay abläuft. Und die deutschen Knäste sicher zu den besten Knästen der Welt gehören. Ne? Also im besten, dem Sinne, dass die Leute es da am besten drin haben. Also ich würde dann einfach, also in den Gesprächen, also mit den Leuten, mit denen wir zusammenkommen, das sind schon relativ viele pro Woche, weil wir einfach, also es kommen einige in die Gruppen. Und da ist schon einfach viele Sachen, also wie oft die einfach ihre Familie sehen oder ihre Lebenspartner oder auch ihre Kinder zum Teil, wenn sie inhaftiert sind. Das ist zum Teil, ist das ein sehr, sehr geringer Zeitraum pro Monat. Und das sind schon Sachen, wo die Leute, die inhaftiert sind, wirklich auch Probleme haben, dass sie da einfach mal sowas wie Langzeitbesuch bekommen. Oder gut, aber sie sollen ja nur auch das Gefühl haben, auch bestraft zu werden, ne? neben der ordentlichen Betreuung. Aber Bestrafung kann ja nicht einfach nur im Wegsperren und im Aussperren aus der Gesellschaft sein. Unter anderem auch. Und ordentlich vorbereitet werden auf die Gesellschaft. Ja, das ist ein langes Thema, ich weiß, da prallen Ideologien aufeinander. Ich möchte dich noch was fragen. Ja. Ich weiß, dass das nämlich auch ein großes Problem bei uns früher war. Ihr seid drei junge Mädels. Ja. Habt ihr nicht Angst, dass die Jungs sich in euch verlieben und dadurch noch größere Komplikationen für die Männer dann entstehen? Nee, da gibt es eigentlich gar keine Probleme. Also es werden, man kriegt in der U-Bahn oder in der S-Bahn mal einen dummen Spruch reingedrückt, wenn man als Frau unterwegs ist. Das kann einem da natürlich genauso passieren. Aber ich finde, es ist keine andere Situation als irgendwer. Ich fühle mich auch nicht als Frau extrem bedroht. Also das nicht. Was mir eben noch, um auf diese Schwerverbrechen nochmal kurz zurückzukommen, also was ich halt auch wichtig finde da bei der Arbeit, ist nur im Prinzip ein ziemlich geringer Prozentsatz an Leuten, die inhaftiert sind, die wirklich mit diesen sogenannten, also in der Öffentlichkeit dann immer so hochgeputscht und Schwerverbrechen da drin sitzen. Mhm. Da sitzen einfach ganz viele Leute, die wegen, ich will es nicht runterspielen, aber im Prinzip wegen nicht so diesen Hammer-Sachen da irgendwie drin sitzen. Und ja. Also ich merke, du bist engagiert und das ist auch gut so. Und solche Leute sind sehr wichtig, wie ihr. Denn die sind ein Teil des Resozialisierungsprogramms und es gibt eigentlich viel zu wenige. Wir hätten noch eine Frage an dich. Bitte. Also weil uns einfach immer in der Öffentlichkeit wichtig ist, das Gespräch direkt mit den Leuten aufzusuchen, also jetzt eben konkret mit den Inhaftierten. Mhm. Ob du Lust hättest, einfach auch dich mal konkret mit den Inhaftierten nochmal auseinanderzusetzen. Also wenn du das vor Jahren gemacht hast, gut, aber sonst würden wir dich einfach auch gerne nochmal in eine unserer Gruppen einladen. Ja, darüber können wir sicher reden. Ich weiß jetzt nicht, von wo aus ihr anruft, dann ist das unter Umständen einfach ein geografisches Problem. Nee, das ist eigentlich nicht. Also wir sind auch im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet. Dann können wir nochmal miteinander reden. Obwohl ich auch im Laufe meiner journalistischen Arbeit sehr viel immer wieder in Knästen war und sehr vertraut bin mit dem Ganzen. Aber wir können doch mal telefonieren miteinander. Okay? Ja, okay. Ihr Lieben, alles Gute. Alles klar. Tschüss. James, stimmt das? Hallo? 18 Jahre. Ja. Du hast dein Radio nicht ausgeschaltet. Ja. Oder dein... Oh, nee, warte, das ist nämlich das Fernsehen. Ich bin mit meinen Freunden da und ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, bis ich dran komme. Ach so. Haben wir schon mal miteinander geredet? Naja, ich wollte... Der Name ist mir so... Nee. Ach, ich muss dich korrigieren, das heißt Heime. Wie heißt das? Heime? Ja, richtig, das wird praktisch wie ein H ausgesprochen. Ja. Das ist ein spanischer Name. Heime. Dann schreibe ich mir einfach mal H auf, ja, Heime. Heime, über was reden wir denn? Also, du hast irgendwann mal eine Sendung über Ängste und da habe ich versucht, dich zu erreichen, aber hat nicht geklappt. Aber jetzt hat es geklappt. Ja, also, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Ich habe die Angst gehabt, aufs Klo gehen zu müssen, und zwar groß. Gehabt? Ja, gehabt. Wie, über längere Zeit hinweg? Ja, das ging so... Ein Jahr ungefähr. Wie alt warst du da? 15. Mhm. Du hast Angst gehabt, dich aufs Klo zu setzen? Ja, richtig. Warum? Also das fing mit einem blöden Scherz an. Und zwar hat der Christian, ein Freund von mir, gemeint, ja, bei ihm, also musst dir vorstellen, der lebt in so einem älteren Haus. Und der hat gemeint, also bei ihm, da ist mal eine Ratte aus dem Klo heraus. Keine, das ist kein Scherz. Ich muss mich immer unterbrechen, ich habe einen guten Freund. Ja? Hier in Köln. Ja? Der wohnte in einem Altbau, vor ein, zwei Jahren war das. Nein. Ja, genau das ist dem passiert. Der wohnt im Altbau und will sich aufs Klo, nee, nicht Klo, er setzte sich noch nicht, er klappt die Kloschüssel hoch um den Klodeckel und es ist eine Ratte im Klo. Nein. Ja, es ist wirklich eine Ratte. Es ist tatsächlich wirklich. Es ist wirklich wahr. Ne? Und er ist ein so mutiger Kerl, er hat diese Ratte erschlagen. Oh. Nee, ich habe da so eine Panik davor gehabt, also... Dass du immer Angst gehabt hast, da kommt eine Ratte und beißt dein Pimmelchen ab oder so. Ja, richtig. Also, ich meine, beim Pinkeln, da macht das ja nichts aus. Nee. Das sieht man ja. Aber gerade beim Groß, also, das ging dann. Und dann hast du ein Jahr wirklich Angst davor gehabt, aufs Klo zu gehen. Ja, massiv. Es ging ja sogar so weit. Ich hab mir einen Nachttopf genommen. Ja, genau. So hätte man es auch lösen können. Ja, ich habe ihn neben dem Klo gestellt. Ne, und hab dann erstmal da rein gemacht, hab das dann mit Wasser dann da reingespült. Nur weil dir einer so eine Geschichte erzählt hat, ne? Ja, du musst wissen, ich bin sowieso so ein Mensch, der ich hab eine ziemlich große Fantasie und ich kann mir das alles richtig. Du Armer, nicht nachdem ich dir diese Geschichte erzählt habe, die wirklich stimmt, nicht, dass ich jetzt diese Ängste wieder in dir herausgekitzelt habe und du ab morgen nicht mehr aufs Klo gehen kannst. Naja, es hat mich jetzt auch schon geschockt, dass sowas wirklich... ich muss leider sagen, es war wirklich so. So, also, ein Jahr, von 15 bis 16 ungefähr hat das gedauert bei dir. Ja, ich war dann 16, dann... Da hast du noch zu Hause gewohnt? Ja, ich wohne auch jetzt noch zu Hause. Achso, und deine Eltern haben das mitbekommen, die Angst? Naja, ich habe das denen nicht so direkt gesagt. Ich meine, das ist ja auch peinlich und ich meine, bei Freunden war das auch immer so eine Sache, wenn ich da dringend mal aufs Klo musste, dann... bin ich nun lieber eher gegangen oder so. Aber man kann sich doch auch so aufs Klo setzen, dass man das Geschäft verrichtet und trotzdem noch guckt, ob da keine Ratte kommt. Ja, einmal war das so, da habe ich mich, das war ein akrobatischer Akt, sage ich dir. Ja. Ich habe den Kloschüssel hochgeklappt, also diesen Deckel da war ja. Und habe mich dann mit den Fersen draufgesetzt, also praktisch... So mache ich das schon mal in Drittweltländern, wenn es so schmutzig alles ist, ja. So, ein Jahr hat es gedauert. Wie hast du die Angst dann überwunden? Ja, also so stückchenweise. Ich habe mich dann mit einer Freundin zusammengesetzt. Da habe ich das dann erzählt. Also ich kann mit Frauen da besser drüber reden. Mhm. Also ich habe dann irgendwie ein besseres Gefühl zu dem. Mhm. Jedenfalls habe ich mich dann mit der unterhalten und die hat dann gemeint, ja, da gibt es einen ganz einfachen Trick. Du nimmst einfach Klopapier und tust da zwei, drei Lagen dann rein und dann hat sie so viel zu tun, dieses Klopapier da reinstopfen in den Abfluss. Ja. Wenn da eine Ratte wäre, würde es rascheln, wenn die hochkäme. Ja, genau. Sehr schlau. Ja, nicht schlecht. Also war wirklich klasse, der Tipp. Und anfangs habe ich dem noch nicht so getraut, aber... Und heißt das, dass du jetzt seitdem, ich meine, du bist ja jetzt erst 18, aber immerhin, seitdem... immer nur mit dem Stopfen von Klopapier dich da drauf setzt? Ja, das ist peinlich. Und zwar ist mir das mal passiert, da hatte ich zu wenig Klopapier da, also beziehungsweise es hat gerade ausgerannt und meine Bedürfnisse und meine Phobie, meine Rattenphobie auf dem Klo zu bedecken. Ja, und das war bei einem Freund, bei meinem Freund. Und da hatte ich den noch nicht so gekannt. Und da hatte ich das ganze Klopapier dann aufgebraucht und danach ging die Mutter dann ins Klo und hat die gedacht, ist mit dem stimmt was nicht. Ja, so direkt hat sie es nicht gemeint, aber sie hat dann mal mit meinem Freund dann darüber gesprochen und der Freund weiß das. Ja, der weiß das, dann ne? Natürlich, der weiß das. Ja. Aber du hast diese Angst jetzt im Griff. Mehr oder weniger. Ja, relativ. Also ich kann mal sagen, wenn mir mal mulmig ist oder so, oder wenn ich zum Beispiel. Wir sitzen ja öfters zusammen in Nexus, nennt sich das. Wir rauchen dann also ziemlich viel Gras. Mhm. Und da, wenn ich dann manchmal so ziemlich viel drin habe, dann ist man ja ein bisschen... Halluzinierst du, oder? Ja, und dann ist das also ganz schlimm. Wie schade, dass wir beide uns nicht kennen. Ich könnte dich schön quälen. Ich würde dann so eine Plastikratte mal besorgen, kaufen. Und diese gemein. Das würdest du tun. Ja, das ich mach, dir nicht ja, so ja. Doch, das mache ich sehr gerne. Und dann würde ich diese Plastikratte in das Klo legen und würde dann irgendwie versuchen, dich dann auf das Klo zu... Oh, ich würde dich ersparen. Also, sei aber gewiss, dass solche Dinge äußerst selten passieren. Ja, und in welchem Stockwerk wohnst du jetzt? Bitte? In welchem Stockwerk wohnst du? Ich wohne im Erst, also wir haben ein Haus und ja. Es gibt da mehrere Klos und ich nehme bewusst immer das weiter oben. Ratten können auch nach oben klettern. Ja? Ja, aber ich will jetzt keine Angst machen. Ich will jetzt keine Angst machen. Wie gesagt, es ist wirklich äußerst selten und die Sache mit dem Klopapier ist einfach ein schöner Trick, sich da selbst zu überlisten und die eigene Angst zu überwinden. Ja, es ist eigentlich auch mehr so ein Psychotrick, ja. Vielleicht mehr damit fertig zu sein. Heime. Auch dass niemals eine Ratte dich da unten berührt. Ich hoffe es. Ja. Ich hoffe es. Domian, ich habe noch eine Bitte. Ja. Und zwar, ich weiß, dass Stefan Raab bei dir zu Gast sein wird und ich mag den auch ganz gerne. Außerdem meine Freunde sind total der Fan. Könntest du das organisieren, dass ich von dem und von dir ein Autogramm geschickt bekomme? Ja, das können wir organisieren, ja. Ach, auf jeden Fall. Dank. Aber wir rufen dich jetzt nochmal an, um deine Adresse zu erfragen. Alles klar. Okay. Vielen Dank. Tschüss. Domian. Ciao. Tschüss. Und wen haben wir hier? Hier ist Stefan, nicht Raab, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Stefan. Fällt mir ein bisschen schwer zu reden. Ich habe schon oft versucht gehabt anzurufen. Mein Bruder ist ein Mörder. Dein Bruder ist ein Mörder? Ja. Und was hat er gemacht? Er hat vor 20 Jahren einen Menschen umgebracht. Vor 20 Jahren? Ja. Wie alt war er da? Er war so, ich denke mal so 16 gewesen. Wie ist das geschehen? Ich weiß es nicht genau, weil ich halt selber noch, ich war so 7, 8 Jahre alt gewesen damals, als das passiert ist. Aber ich habe das halt mitbekommen Kinder durften nicht mehr mit mir spielen auf einmal und es ist durch die Presse gegangen. Und ja gut, aber das fragt man hinterher doch auch noch, was ist da genau passiert. Weißt du es bis heute nicht? Ich weiß wohl, dass er in so einem Heim war und dass er bei diesen Menschen da in der Wohnung war und er war wohl schwul gewesen und hat sich an meinen Bruder rangemacht und mein Bruder hat ihn umgebracht. Wie hat er ihn umgebracht? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Das weiß ich nicht. 20 Jahre ist das her. Ja. Hast du heute oder in der Zwischenzeit Kontakt mit ihm gehabt? Oder hast du Kontakt mit ihm? Nein, ich habe sehr große Angst vor ihm, weil ich selber schwul bin. Und ja, ich war auch in Therapien gewesen. Wie lange war er im Gefängnis? 15 Jahre ist er verurteilt worden, also lebenslänglich. Und davon hat er, glaube ich, 10 Jahre abgesessen. Und hat er nicht versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen? Doch, er ist dann rausgekommen. Wir hatten dann kurz Kontakt gehabt. Dann habe ich seine Einstellung zu Schwulen mitbekommen. Und ich habe das ja bei mir schon gemerkt, dass bei mir auch... Wie waren denn jetzt eure familiären Verhältnisse? Du bist bei deinen Eltern aufgewachsen? Ja. Er auch? Oder war er auch im Heim? Also ich weiß, dass er wohl schon als Kind sehr gewalttätig war, auch meinen Eltern gegenüber. Und dass die ihn in, ja, das war wohl nicht richtig heim gewesen. Er ist da, konnte da frei rausgehen und alles. Das war so mitten in der Stadt, ich glaube im Kolbinghaus oder wie man das nennt, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, und wie gesagt. Was haben denn Eltern denn dazu? Was haben die die ganze Zeit dazu gesagt? Mein Vater, der ist schon, ja, jetzt 11 Jahre tot. Und ja, meine Mutter, die hat das halt verdrängt, ja. Dein Bruder weiß nicht, dass du schwul bist. Doch, das hat er mitbekommen. Ich lebe seit 10 Jahren in einer festen Beziehung. Und er weiß es. Also er hat mich auch schon, wenn er mich auf die Straße gesehen hat, hat er mich beschimpft oder hat mir einen Mittelfinger gezeigt. Er hatte kurze Zeit 2 Häuser neben mir gewohnt. Ich bin morgens aufgestanden, wollte zur Arbeit fahren, waren alle 4 Reifen zerstochen gewesen von meinem Auto. So krass? Ja. Ist das, geht das so weit, dass du regelrecht Angst vor dem hast, dass der dir was antun könnte? Ja. Stefan, ja. Das ist jetzt ganz blöd. Du hörst gerade unsere Musik. Ja. Aber ich finde, man sollte sich, oder wir sollten uns mit dir noch ein bisschen unterhalten. Ja. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin noch ein bisschen redest. Mhm. Ja? Leg mal auf und die Elke wird dich gleich anrufen. Alles klar. Ja? Alles, okay. Alles Gute. Danke. Tschüss, Stefan. Tschüss. Okay. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Von uns hier. Von 1 Live Domian. Vielen Dank an meine Leute. An Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Peter Donalski, Jeanette Krause, Jürgen Clemens, Karl Park, Henning Kaiser, Anja Schönhardt und Elke Müchter. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Ich hasse meine Mutter. Mittwoch sind wir nicht im Fernsehen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und, das ist jetzt schon einige Male gefallen, nächste Woche Freitag ist hier zu Gast bei mir Stefan Raab. Eine Stunde lang Stefan Raab, der stellt sich an euren Fragen. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein schönes Schneewochenende. Fahrt Schlitten, baut Schneemänner, seid vorsichtig, fallt nicht hin. Und wir sehen uns in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder. Bye, bye. Ciao.